Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Liebe Wölferadio-Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der heutigen Sendung. Ja, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Rückblick auf Bayer Leverkusen. 2-2 haben wir gespielt, zweimal Moral gezeigt, das war ganz gut. Aber dann natürlich auch zum Thema Auswärts- und Heimtaktik. Da scheint Herr Martin Schmidt etwas unterschiedlich zu fahren. Und ja, das Spiel gegen Hoffenheim wird auch nicht einfacher am kommenden Sonntag. Darüber spreche ich mit dem Macher vom Hoffenheim-Blog, mit Marco Ripanti. Im Blickpunkt. Ja, fangen wir doch mal mit was Positivem an. Diese Woche war beim VfL Wolfsburg so ein bisschen wie Star Wars, deswegen singt mein Papagei auch immer nur diese Melodie. Da, da, da, da, da, da, da, da. Ja, hat Papagei Jule doch total super gemacht, finde ich. Ja, denn so ein bisschen Rückkehr der Jedi-Ritter angesagt oder Wölfi-Ritter, je nachdem, wie wir das wollen. Denn ganz, ganz viele Verletzte auf dem Weg zurück. Jay Brooks wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, Jeffrey Bruma eingestiegen, Mario Gomez wieder ja eigentlich voll mit dabei, Luca Itta auch mit dabei, Mensch, du, oder weiß ich ja gar nicht, wen ich am Sonntag aufstellen muss. Muss ich auch gar nicht, weil aufstellen tut immer noch der Trainer in Wolfsburg und das ist Martin Schmidt. Und der hat ja ein Spiel gesehen am Sonntag, ich war ja auch live im Stadion, das den VfL und uns eigentlich nur so, ja, bedingt zufriedenstellen kann, sagen wir es mal so. Erstmal so zum Grundsätzlichen. Ein 2-2 nach zweimaligem Rückstand in Leverkusen, wo, wenn man sich die Bundesliga-Historie betrachtet, ja nicht so viel gerissen hat, eigentlich zufrieden sein kann, das ist schon mal nicht schlecht. Also, ja, an der Stelle, auch zum Schluss, hinterher, fand ich gut. Mannschaft kam, Olaf Rebbe kam, Martin Schmidt kam, alle nochmal in die Kurve und so weiter. Also man hat da den Zusammenhalt gespürt. Und wenn man, ja ich sag mal, ein Spiel nochmal dreht oder zumindest einen Unentschieden rausholt, wie bei Bayern oder wie gegen Leverkusen, dann ist das erstmal ein Indiz, so möchte ich das positiv jedenfalls werten, für eine intakte Mannschaft. Also das scheint nicht so zu sein, dass da keiner Bock hat auf den anderen, sondern man versucht, alles möglich zu machen, um ja das Spiel von der Einstellung her vernünftig zu gestalten. Ja, soweit dazu. Das ist schon mal, wie gesagt, gut. Divock Origi getroffen, Kuba macht sein erstes Tor. Wenn es denn dann zum Sieg gereicht hätte oder wenn man sich bei den Gegentoren nicht so bescheiden angestellt hätte, dann hätte man sogar noch ein bisschen was mehr mitnehmen können aus Leverkusen. Aber wie gesagt, Punkt auswärts kann man grundsätzlich erstmal mit zufrieden sein, insbesondere bei der Vorgeschichte, die man in Leverkusen hatte. So, und jetzt kommen wir aber mal zu den Schwachstellen, die ich gesehen habe, die wir auch besprechen müssen. Zum einen, ihr wisst das ja, ich mache das ja sehr gerne und nehme mir die Zahlen des Spiels nochmal vor. Und da, ja, fangen wir mal sozusagen von hinten an, nämlich die Zweikampfquote. Da war Leverkusen besser, 52-48, also relativ ausgeglichen, aber das ist sozusagen auf dem Niveau fast immer so. Auch der Ballbesitz als Heimmannschaft 54-46, das ist auch alles noch soweit okay. Die Passquote hat mir erneut nicht gefallen, nämlich mit 74%. Leverkusen war 80%, also da musst du schon eine 80 hinlegen, wenn du in der Bundesliga was zu suchen haben willst. Das ist meine Meinung jedenfalls, sage ich auch mal wieder gerne an dieser Stelle. Und was mir gar nicht gefallen hat, ist, dass Leverkusen als Mannschaft 3 Kilometer mehr gelaufen ist. Das ist, wenn man bedenkt, dass Martin Schmidt da sehr, sehr drauf drängt und setzt und auch argumentiert, dass gewisse Spieler und auch eine von der gesamten Mannschaftsleistung her, dass die Spieler viel laufen sollen, dann ist das natürlich zu wenig, wenn du dann so deutlich weniger läufst als der Gegner. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass unsere Mannschaft da entsprechend weiter ist. Und was aber noch viel schwerer wiegt aus meiner Sicht, und da müssen wir wirklich mal ansetzen, da bin ich mal auch sehr gespannt, was ihr vielleicht auch in den Kommentaren entsprechend dazu sagt, was ich mich gefragt habe die ganze Zeit, wo ich da stand auf der Tribüne, ist, man hat abwartend gespielt am Anfang, die ersten 15 Minuten waren ordentliches Auswärtsspiel, solide, nichts Besonderes, wie immer, wenig nach vorne entwickelt. Das sind wir ja sozusagen schon gewohnt. Ist schade, aber so ist es halt. Dann hat man angefangen, die folgenden 10 Minuten, um ein Gegentor zu betteln. Das fiel dann auch. Und auf einmal legte die Mannschaft irgendwie einen Schalter um. Da wurde mehr gerannt, da wurde mehr Risiko gespielt. Da wurde ja, versucht, sich eine Chance rauszuarbeiten. Diese Chance kam und wurde gleich eiskalt genutzt. Sind wir auch nicht gewohnt. Ne, schöne Flanke, Verhaag, glaube ich, war es auf Origi und dann 1:1, super Abschluss. In der zweiten Halbzeit genau das Gleiche. Du fängst abwartend an, bettelst um das Gegentor fällt und du drehst das Spiel wieder um. Du fängst wieder an, Fußball zu spielen, du ja, machst auch offensive Einwechslungen, es waren drei Offensive, die dann letztendlich auch gekommen sind, also man kann dem Trainer da jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht noch tatsächlich auch auf Sieg versucht hat zu gehen. Insofern frage ich mich, warum dieses Scheiß abwarten, wo wir genau wissen, in allen Spielen, wo wir das versucht haben, sei es gegen Mainz, gegen Hannover, gegen Bremen, bla bla bla bla bla, wo wir versucht haben, dann zurückzuschalten, zu verwalten, zu reagieren, statt zu agieren, sind wir damit auf die Schnauze gefallen. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Warum ist das so? Es ist ja, kann ja keine Vorgabe sein des Trainers, wenn wir so spielen wollen oder dass wir so spielen wollen. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, weil so wie du dann musst, funktioniert es auf einmal. Und da wurden dann auch sozusagen den Leverkusen dann mal die Grenzen aufgezeigt, was ja gerade bei der Heimstärke der Leverkusener in dieser Saison auch nicht selbstverständlich ist. Die anderen Spiele, die gingen da 3-4-0 aus, zum Teil gegen Freiburg und gegen HSV. Das muss man sich mal fragen. Und da frage ich mich dann, wieso schafft es die Mannschaft nicht, von vornherein so aggressiv, so spritzig, so zweikampfstark dann zu agieren, wie wenn man erstmal in Rückstand gerät? Warum muss es erst, in Anführungsstrichen, so weit kommen? Schöner deutscher alter Spruch, ne? Also, es muss erst was passieren, dass reagiert wird. So, und das, was passiert. Und diese Philosophie, die kann ich nicht nachvollziehen, dass wir sowas ja sozusagen verinnerlicht haben offensichtlich, dass wir dann, wenn es dann mal gut läuft, nicht so viel machen oder zurückschalten oder was weiß ich was und dann versuchen, das Ding zu verwalten. Und das hat bisher nicht funktioniert und das müssen wir ganz, ganz dringend abstellen, denn wenn wir nicht Risiko gehen und wenn wir auch nicht versuchen, das Ding vorne mal zu, ja, auch zu erzwingen, dann werden wir da keinen Erfolg letztendlich mit haben. Taktiktafel. Eine Sache, auf die es lohnt, nochmal einen genaueren Blick zu werfen, ist ja die taktische Ausrichtung, die Martin Schmidt wählt. Offensichtlich gibt es da nämlich ja gravierende Unterschiede, was Heim- und Auswärtsspiele angeht. Das System mittlerweile ist unstrittig. Ein 4-2-3-1, das lässt er gerne spielen. Das wird sich auch, glaube ich, so schnell nicht ändern lassen. Auch wenn wir immer noch darüber diskutieren können, ob wir da überhaupt auf den Außen die entsprechenden Spieler haben. Ein, ja, Jakub Blaschikowski hat jetzt erstmal wieder getroffen, aber war ja alles andere als überzeugend auf dem rechten Flügel in der Vergangenheit. Dann hat man ja Yunus Mali, der eigentlich lieber auf der 10 spielt, komme ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer zu, dann auf den linken Flügel verfrachtet und das Ganze wird dann wahlweise, ja, ergänzt, garniert, wie man es möchte, mit, ja, einem Unterschied zwischen Heim und Auswärts, habe ich eben schon gesagt, nämlich, wie jetzt in Leverkusen, tritt man dann eigentlich mit 3 Sechsern an, Camacho, Lila Vogel und mit Maxi Arnold, auf der 10. Wobei ich mich auch frage, ob das so sinnvoll ist. Maxi sagt von sich selber, er fühlt sich auf der 6, auf der 8 wohler. Wir haben 2 Zehner im Kader, ja, mit Didavi und mit Mali und von denen spielt dann keiner auf der 10, dafür dann doch wieder Maxi Arnold. Das erinnert mich dann ja an Jonker-Zeiten letztendlich auch. Und da haben wir auch schon gesehen, dass wir da mit nicht besonders gut gefahren sind. Also ich glaube, auch wenn man in Sachen Sechser sich dann mal entscheiden muss, ob dann jetzt mal Gilavogi, Camacho oder Arnold auf der Bank sitzen, aber ich glaube, alle drei kann auf Dauer in der Mannschaft, in der Startelf vor allen Dingen auch, nicht die Lösung sein. Also das sind so Punkte, die kann ich nur bedingt nachvollziehen. Ja, das auswärts versucht oder der Auswärtsversuch, da stabil zu stehen, das Zentrum dicht zu machen, ist dann aber auch, wenn man sich das Spiel in Leverkusen angeht, nur bedingt gelungen. Und natürlich ist mir klar, dass wir dann nicht massivst mit breiter Brust auflaufen, so wie die Saison bisher gelaufen ist und wie die vergangene gelaufen ist. Aber natürlich geht das so ein bisschen in die Richtung, nach wem richte ich mich denn da? Nämlich nach, ja, dem Gegner oder stelle ich da die Mannschaft auf, die vermeintlich den größtmöglichen Erfolg verspricht. Klar, ich gehe davon aus, dass Martin Schmidt, das hat er ja auch gesagt, dass alles so taktische Beweggründe hatte, warum er das gemacht hat. Aber unterm Strich kann ich jetzt nicht sagen, dass uns diese Aufstellung den, ja, maximalen Erfolg letztendlich da beschert hat. Und man hatte ja auch eher das Gefühl, dass man ja zumindest erst dann angefangen hat zu agieren, als es nötig wurde. Habe ich ja am Einstieg schon gesagt. Sehr interessant ist auch, habe ich ja eben schon mal angedeutet, die Geschichte mit Daniel Didavi und Yunus Mali. Daniel Didavi wollte ja auch nach dem Spiel nichts sagen. Ist offensichtlich auch sauer, dass er da nicht spielt. Jedenfalls nicht gespielt hat. Und was ich halt nicht so ganz nachvollziehen kann, sind die Gründe, warum er nicht gespielt hat. Auf der Habenseite hat er ja den Ruf oder beziehungsweise auch auf der Visitenkarte stehen, bester Scorer zu sein beim VfL. Also einer in der Mannschaft, der tatsächlich ja nachgewiesen hat, dass er in dieser Saison Tore gemacht hat. Und das will in einer Mannschaft was heißen, wo es insgesamt ja eine Anzahl von Toren gegeben hat, möchte ich gar nicht an dieser Stelle nochmal irgendwie betonen. Aber das sind so Sachen, du hast eine Tordifferenz von 8-11. So, du hast 8 Tore gemacht in dieser Saison. Und von diesen 8 Toren oder von diesen 8 Toren war Daniel Didavi an 5 Toren beteiligt. 3 hat er, glaube ich, selbst gemacht, gab 2 Vorlagen. So. Unter anderem, als er reinkam, dann am Sonntag auch in Leverkusen. Habe ich immer noch drin, komischerweise. Auf jeden Fall muss ich mich dann doch fragen, wenn mein bester Mann, der Einzige, der da auch vernünftig Tore macht, ja, wenn der draußen sitzt und er kommt rein und macht eins, warum bringe ich den nicht von Beginn an? Begründung war, dass Yunus Mali unter anderem, ja, was weiß ich, fitter ist, mehr läuft, mehr für das Spiel letztendlich beiträgt. Auf einer Position wohlgemerkt, wo er auch nicht gerne spielt. Jetzt möchte ich ungern diesen Zweikampf da noch jetzt anheizen und so weiter, aber vielleicht kann es mir irgendwann mal einer erklären. Ich hätte gerne heute noch einen Gast dazu begrüßt, das hat kurzfristig nicht geklappt. Vielleicht muss ich mir mal eine Datenbank anlegen, wer von den Wölfe-Fans mal auch kurzfristig einspringen kann als ja, Gesprächspartner, damit ich mir das hier nicht alles selbst so ein bisschen hinlügen muss. Aber das Thema beschäftigt mich, merkt er ja auch so ein bisschen und ich will es halt verstehen. Ich kapiere es nämlich nicht so ganz. Also wie gesagt, du lässt deinen besten Scorer draußen, um ja möglichst viel Stabilität zu erreichen, hast 3 Sechser, denn zu Hause hat er ja gespielt mitunter, denn zu Hause ist man offensichtlich ein bisschen gewillt, offensiver zu Werke gehen. Jetzt mal von dieser grundsätzlichen Unterschiede, von diesen Unterschieden aus und heim, auswärts und heim, möchte ich jetzt erstmal absehen, aber das ist natürlich auch noch ein Thema. Aber das Thema Didavi, Mali. Begründung, Mali wäre, so Zitat Martin Schmidt, wäre in der Lage, ja mehr zu laufen zum Beispiel. Der kann immer 12 Kilometer abreißen sozusagen. So, und dann habe ich mir mal die Statistiken angeguckt. Mali hat ja über 90 Minuten gespielt. Die Laufdistanz liegt dabei bei 10,8 Kilometer gerundet und er hat ja 30% seiner Zweikämpfe nur gewonnen. Hat dafür aber eine sehr gute Passquote, was auch ein Argument ist, warum Martin Schmidt ihn bringt, nämlich eine Passquote aus dem Spiel von 91%. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Das sind ja schon fast Toni Kroos-Werte letztendlich. Aber wenn du nur 32 Ballkontakte hast, dann relativiert sich das wieder ein Stück weit. So, und jetzt habe ich mir natürlich dann auch an der Stelle nochmal Daniel Didavi angeguckt, als er dann letztendlich reingekommen ist. Und Daniel Didavi hat, als er dann drin war, eine Passquote von 78% gehabt, also deutlich schlechter letztendlich. Er hat auch nur 25% der Zweikämpfe gewonnen. Aber das Argument zum Thema Laufen, da hat er nämlich in 25 Minuten, die er gespielt hat, 3,5 Kilometer gelaufen. Wenn ich das hochrechne, kommt er nach 75 Minuten auf dieselbe Laufstrecke, die Yunus Mali absolviert. Also dieses Argument, der läuft 12 Kilometer in 90 Minuten, das kann man so eigentlich nicht stehen lassen. Jedenfalls nicht, wenn man es rein nüchtern von den Zahlen betrachtet. Klar kann man jetzt sagen, ja, ist ja nur Mathematik und Fußball ist keine Mathematik. Grüße an Kalle Rummenigge an dieser Stelle. Aber fraglich ist das schon, weil das klingt jetzt nicht so, als wäre Didavi nicht fit oder könnte weniger läuferisch an den Tag bringen oder auf den Platz bringen wie Yunus Mali oder als Yunus Mali. Und zumal ja auch Olaf Rebbe betont hat, der Kollege Didavi sei fit wie nie. Dann wäre ich auch geneigt, dazu mal zu sagen, dann lass ihn auch mal das zeigen letztendlich. Denn, und das kann natürlich auch erklären, warum jetzt die Passquote nicht so gut war, Didavi spielt ja deutlich risikoreicher, auch als Yunus Mali. Hat ja auch mit einem sehr schönen Risikopass das 2-2 da letztendlich vorbereitet. Und auch dieses Problem muss aus meiner Sicht ganz, ganz dringend gelöst werden. Wer spielt da, in Anführungsstrichen, auf der 10? Beziehungsweise spielen hier Yunus Mali und Daniel Didavi? Ich bin geneigt zu sagen, es kann nicht sein, dass wir den besten Scorer draußen lassen. Das sage ich jetzt mal rein subjektiv aus Fansicht. Der Trainer sieht es meinetwegen auch nochmal anders, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich ja nicht gerade, wenn du da denjenigen rauslässt, also oder denjenigen rauslässt, der einigermaßen offensiv was bewegt. Da ist Yunus Malli, und das ist für mich eigentlich das entscheidende Argument, bisher noch den Nachweis schuldig geblieben, ob er uns da an dieser Stelle weiterhilft. Vielleicht hilft er uns auf der 10 weiter, da muss ich ihn auch da mal spielen lassen und eine andere Lösung finden. Vielleicht finden wir sie dann halt auch, indem dann Divock Origi auf den Flügel ausweicht, wenn Mario Gomez wieder spielen kann. Alles so Planspiele, wenn viele Leute da sind, dann hat der Trainer auch ein bisschen mehr Auswahl. Das kann auch ganz gut funktionieren oder hoffe ich jedenfalls auch, dass es den entsprechenden Effekt gibt. Aber so ist es aus meiner Sicht unbefriedigend, mit drei Sechsern zu agieren, wobei der eine ja lieber auf der Sechs auch letztendlich spielt und auf der Zehn ran muss und die beiden Zehner, die wir haben, der eine gar nicht spielt, obwohl er der beste Torschütze ist und der beste Vorlagengeber und der andere auf einer Position ran muss, wo er nicht gerne spielt und auch nachgewiesenermaßen, zumindest wenn man jetzt einfach nur solo das Spiel Leverkusen betrachtet, auch, ja, sage ich mal, nicht die Durchschlagskraft entwickelt hat, vor allen Dingen im Spiel nach vorne, die er eigentlich haben müsste. Ja, soweit meine kleine Anführungsstrichen Taktikanalyse. Ist immer ein bisschen schwierig, würde das gerne auch mit an Bildern mal festmachen. Ist natürlich wegen der rechten Sache immer so eine Geschichte. Geht natürlich leider nicht. Werde ich mir versuchen, auch nochmal was Optisches oder Visuelles einfallen zu lassen. Aber im Podcast ist das ja immer ein bisschen schwierig, das Ganze dann auch entsprechend zu unterstreichen. Ich hoffe, ihr konntet doch einigermaßen folgen. Und ja, gerne auch diskutiert weiter. Schreibt ein bisschen was dazu. Schreibt mir was dazu. Vielleicht können wir das Ganze auch in den kommenden Wochen nochmal vertiefen. Spieler der Woche. Ist eigentlich auch der Spieler der Saison, jedenfalls bei mir. Und das ist Udo, ja, Felix Udokai. Der hat seinen Marktwert gesteigert. Transfermarkt.de hat mal wieder ja, sozusagen bewertet, wie sich denn die Marktwerte der einzelnen Spieler in der Bundesliga entwickelt haben. Bin da ja insgesamt nicht so ein Freund von, weil das, ja, das ist nette Spielerei, finde ich, aber hat mit der Realität häufig wenig zu tun, weil dann offensichtlich dann doch wieder Mondsummen gezahlt werden. Woran bemisst man jetzt, dass der Marktwert da ja bei dem Spieler passend ist und bei dem anderen nicht und was wird dann tatsächlich für den bezahlt und was macht man da für einen Unterschied fest, was zieht man daraus für eine Lehre und was weiß ich was. Egal, aber nichtsdestotrotz, er hat um 1,2 Millionen bei der Marktwertanalyse zugelegt und das auch völlig zu Recht. Er spielt das sehr, sehr abgeklärt bislang, finde ich auch sehr, sehr gut letztendlich und interessant ist, dann kommen wir wieder bei dieser Statistik hin, ein Jay Brooks, der hat, ohne dass er großartig gespielt hat, glaube ich auch 4 Millionen zugelegt, obwohl er so viel verletzt gewesen ist. Nichtsdestotrotz, und da sehe ich dann auch so ein paar Veränderungen bei, wo man so ein bisschen zumindest was ablesen kann. Ein, Yannick Gerhardt zum Beispiel hat 2 Millionen eingebüßt an Marktwert, wenn man hier transfermarkt.de glauben kann. Ein Joshua Gilavogi auch. Und ein Camacho hat 2,5 Millionen zugelegt. Ja, jetzt kann man sagen, war auch einer der Aktivposten im Leverkusen-Spiel, glaube ich, die meisten Kilometer absolviert, die meisten Ballkontakte gehabt. Also der entwickelt sich da schon hin, das, was er spielen soll, nämlich auch so als Führungsspieler letztendlich auf der Position. Das wollte ich zumindest einmal nochmal mit reingeben hier, gerade was Felix Udokai angeht, dass sich da auch was tut und vor allen Dingen auch was Positives tut, weil ich finde, was der Junge bisher ja geleistet und abgerissen hat für uns, das ist aller Ehren wert, hat er auch selber, glaube ich, nicht mit gerechnet. Und ja, ich bin sehr gespannt, was er für einen Weg machen wird und drücke da weiter die Daumen, dass es dann auch ja für uns weiter positiv ist, weil mit einer starken Innenverteidigung sind wir uns einig, gerade dann auch, wenn jetzt die anderen angeschlagenen Innenverteidiger zurückkommen, da sind wir dann auf einem guten Weg und die brauchen wir auch, wenn wir ja da nicht reinrutschen wollen, denn ist ja so, wenn wir nicht viele Tore erzielen vorne, dann brauchst du zumindest eine stabile Abwehr und ich hoffe oder erzähle da auch darauf, dass Felix da weiter seinen Beitrag leistet. Kurzpassspiel. Fußballnationalspieler Sami Khedira ist ein bisschen sauer oder sagen wir so, hat sich ein bisschen über lustig gemacht über die Macher von FIFA 18. Das ist ja die Firma EA Sports. Kennt er ja, it's in the game. Und da haben die, hat der Sami gesagt, Leute, ihr habt mich da designt, nämlich immer noch mit langen Haaren, dabei habe ich schon seit 2 Jahren kurze Haare. EA Sports hat natürlich auch reagiert und gesagt, Sami, leider müssen die langen Haare bei uns bleiben, denn ohne siehst du mittlerweile aus wie Emre Can. Eine Frau aus Kalifornien hat jetzt Schlagzeilen gemacht mit einer besonderen Aktion. Die hat nämlich mitgemacht bei so einer Charity-Geschichte und hat 32.000 Euro investiert, um ja unter anderem 2 BIP-Karten für ein Realheimspiel zu bekommen, Besuch auf Trainingsgelände, private Autogrammstunde und dann, ja, ein Treffen mit Cristiano Ronaldo. 32.000 Euro, das sage ich mal, nicht schlecht. Eine ähnliche Aktion sollte es ja jetzt beim HSV geben, Autogrammstunde, Treffen mit Luis Holtby. Doch obwohl der HSV sogar bereit war, 50.000 Euro zu bezahlen, hat sich bisher noch kein Interessent gefunden. Nach dem Wahnsinns-Comeback von Jupp Heynckes, also einem Comeback, wo man überhaupt nicht mitgerechnet hat, gibt es jetzt massive Spekulationen, was denn vielleicht sogar als nächstes passieren könnte, auf welche Comebacks die Welt nur gewartet hat. Und das Wölferadio hat natürlich wie immer in gewohnter Manier eine Top 5 zusammengestellt, der Comebacks, die demnächst wahrscheinlich anstehen. Auf Platz 5. Lothar Matthäus geht wieder in die USA und wird dort Nationaltrainer. Auf Platz 4. Christian Wulff wird Bundespräsident. Auf Platz 3, Verona Poth heiratet doch nochmal Dieter Bohlen. Auf Platz 2, Boris Becker betritt eine Besenkammer. Und auf Platz 1, der wahrscheinlichsten Comebacks, wenn schon Jupp Heynckes aus dem Ruhestand zurückkommt, Holland fährt doch noch zur WM. Kombinationsspiel. Ja, und via Skype bin ich jetzt verbunden. Und zwar möchte ich sprechen mit der, ja, über das Spiel des VfL Wolfsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und zwar mit dem Mann vom Hoffenheim-Blog. Hallo Marco Ripanti. Hallo, ich grüße. Ja, Marco, wie sehr schmerzt denn noch dieses 2:2 gegen Augsburg? Hat man sich da von Hoffenheimer Seite zu sicher gefühlt, wenn man dann nochmal auf den letzten Spieltag zurückschaut? Also ich habe das gestern Abend, glaube ich, irgendwo in dem Podcast schon mal angesprochen. Ich bin jetzt mit dem einen Punkt gar nicht so unglücklich oder unzufrieden, wenn man sich das ganze Spiel anschaut. Natürlich kann man sagen, in der zweiten Halbzeit hast du irgendwie 5, 6, 7 hochkarätige Chancen liegen lassen. Den Dreier musst du einfahren, wenn du irgendwie kurz vor Schluss auch nochmal zum zweiten Mal in Führung gehst. Darf eigentlich nicht passieren, aber wir dürfen nicht unberücksichtigt lassen, dass die erste Halbzeit ja unterirdisch war. Ja, also da dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn irgendwie Augsburg irgendwie auch in Führung geht und wir mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Unterm Strich ist der Punkt okay und wir haben den Abstand zur Tabellenführung auch noch verkürzt. Trotzdem spielt Hoffenheim ja eine gute Saison bisher, Platz 4. Die Abgänge waren ja doch durchaus namhaft, die es vor der Saison gegeben hat. Hat dich das dann trotzdem überrascht, dass Hoffenheim so gut rauskommt oder hast du es dir zumindest erhofft? Ja, also von meiner Seite war nicht zwingend davon auszugehen, dass wir jetzt bis zum 7., 8. Spieltag immer noch da oben uns quasi festgespielt haben. Aber das muss jetzt in der Runde nicht unbedingt daran liegen, dass wir bisher überragenden Fußball gespielt haben. Es liegt zum einen auch daran, dass die Abteilung dahinter in der Tabelle ein bisschen schwächelt, keinen guten Start gehabt hat, wenn ich so an Gladbach und Schalke denke. Wir haben aber trotz allem noch eine Reihe an Ausfällen gehabt zwischendrin mal. Und von daher sind 15 Punkte jetzt nach 8 Spielen okay. Wenn wir am Ende da oben unter den ersten 6 noch sind, bin ich happy. Was die Transferpolitik angeht, ich habe mich da zu Beginn der letzten Saison massiv in die Nesseln gesetzt, weil ich dachte, was ist das denn für ein Hin und Her an Personal. Von daher habe ich diese Saison mal gesagt, okay, die wissen, was sie machen, die kennen sich aus, die Leute. Und bisher war das auch weitestgehend alles ganz gut. Jetzt gibt es ja etwas, was so ein bisschen Hoffnung macht, auch für den VfL in der Auswärtstabelle. Seid ihr nur Zehnter? Woran liegt es denn? Schwer zu sagen. Also wir haben, sag ich schon, wir sind ein bisschen anfällig hinten. Das, von daher fand ich jetzt die klaren Worte von Wagner nach Imibay, die irgendwie sagen, hey, wir können nicht immer 2, 3, 4 Tore schießen, um irgendwie Punkte einzufangen. Ihr müsst hinten auch ein bisschen sattelfester sein. Das liegt nicht an Olli Baumann, der uns wirklich noch diese paar Punkte, die wir auswärts geholt haben, auch gerettet hat. Es liegt einfach daran, dass wir oder die neue Dreierkette sich irgendwie noch ein bisschen finden muss. Ja, der Ausfall von Bicacic war jetzt nicht wirklich förderlich dafür. Vogt hat neue Nebenleute. Und ich denke jetzt mal, dass wir mit der Personalie Nordweit nicht einen adäquaten Süle-Ersatz gefunden haben. Und das hat man in den letzten einigen Spielen auch gesehen. Von daher haben wir hinten einfach zu viele Tore kassiert. Ob jetzt auswärts ein bisschen mehr als zu Hause, weiß ich ad hoc gar nicht. Aber das ist natürlich nichts, was wir bis zum Ende der Saison so durchziehen wollen. Dafür sieht die Offensive ja ganz ordentlich aus. Marc Uth fällt da ja besonders auf. Wen würdest du insgesamt in der Mannschaft noch hervorheben? Jetzt auch, wer auch, sag ich mal, so nach den Abgängen der Saison da auch in die Bresche gesprungen ist. Also mir gefallen bisher die Auftritte von Kramaric ganz gut. Ja, also der hat sein Schwindeltrauma nach den Spielen gegen Liverpool wohl überstanden und hat jetzt auch dieses eine Spiel am Wochenende gegen Augsburg, wo er ein bisschen Pause genommen hat, sich wirklich toll etabliert. Auf der anderen Seite finde ich auch Kaderabek extrem stark. Zuber spielt besser als letzte Saison. Also jetzt richtig hervortun tut sich im Moment noch niemand. Es ist einfach ein Kollektiv, was die Abgänge Rudi speziell im Mittelfeld gut kompensiert. Ja. Wenn uns dann eben halt das kreative Mittelfeld mit Demirbay und Amiri komplett mal ausfällt, für ein, zwei Wochen sieht man auch, dass es ein bisschen an Kreativität mangelt, aber wir haben vorne, muss ich sagen, mit jetzt Sandro Wagner und vor allen Dingen auch Marc Uth einen unheimlich starken Sturm, der mal wieder für Punkte sorgt. Zu Sandro Wagner komme ich gleich noch, bietet sich auch letztendlich an, was das Thema Mario Gomez bei uns letztendlich auch angeht. Aber vorher wollte ich noch einmal fragen, das Thema kann ich dir natürlich nicht ersparen. Wie geht ihr quasi mit dem Dauerunruheherd Nagelsmann um? Also das ist ja, also wenn er nichts sagt, ist er bei Bayern. Wenn er was sagt, ist er bei Bayern. Das muss doch alles nerven. Wann, und beziehungsweise die Frage, die sich ja stellt, ist ja, wann ist er denn dann weg? Also er wird irgendwann weg sein. Das ist so ein Fakt, den wir eigentlich nicht von der Hand weisen können. Ja, das liegt aber einzig und allein daran, dass kein Trainer auf Jahr und Tag bei dem gleichen Verein bleibt. Ich werde nicht irgendwie in das Horn blasen und sagen, egal wie es kommt, er wechselt in der neuen Saison zu den Bayern. Da habe ich meine eigene Theorie. Die kann ich kurz schildern. Ja, ja klar, mach. Also für mich würde es so ablaufen, dass Jogi Löw der neue Trainer der Bayern wird, nachdem er nächstes Jahr die WM gewonnen hat mit Deutschland. Und Nagelsmann neuer Bundestrainer. Nee, das wird Jürgen Klopp. Aber schreib's mal irgendwo auf und wir können es ja nächsten Sommer. Du, ist jetzt aufgenommen und verbrieft. Das Internet vergisst nicht, wie du weißt. Das ist quasi wirklich so meine Theorie. Und Nagelsmann muss diese Saison und nächste Saison wirklich noch irgendwie durch eine harte Hoffenheimer Schule mit Rückschlägen und eventuell auch nochmal mit einer Runde internationaler Erfahrung, um sich dann zum Ende seines Vertrages hin wirklich woanders hin zu orientieren. Ja, das wird so kommen. Aber in der kommenden Saison beim FC Bayern, da tun sich beide keinen Gefallen mit. Deine Theorie werde ich natürlich dann hier auf Herz und Nieren prüfen im Sommer. Dann reden wir nochmal auf alle Fälle. Aber das ist ja eine gute Überleitung. Jogi, Stichwort Sandro Wagner, hat momentan, ja, auch aufgrund der Verletzung von Mario Gomez da so die Nase vorn, vor unserem Nationalstürmer sozusagen. Was spricht denn für Wagner aus deiner Sicht? Puh, die Verletzung von Mario Gomez. Ansonsten also, nichts. Okay, ja, alles klar. Ja, dann. Es passt eigentlich, aber es liegt quasi auch am Spielstil von Jogi Löw, ja. Also auch wenn er jetzt irgendwie Gomez oder Wagner mitnehmen würde und Timo Werner, sind es ja immerhin noch 200% mehr an Stürmern, die er sonst immer dabei hat. Sandro Wagner macht jetzt auch seine Tore als Nationalmannschaft, wobei man natürlich auch gucken muss, gegen wen er die macht und wie er die macht, ja. Vom Spieltyp her ähneln sich vielleicht beide, ja, aber man wird sehen, die Saison ist noch lang. Also gesetzt ist weder der eine noch der andere, muss ich sagen, für ein WM-Ticket. Ja, das kann am Ende auch ganz anders laufen, wenn man sich da. Ich finde zum Beispiel, dass jemand wie Marc Uth, auch wenn sein Spielstil nicht irgendwie jetzt in das Schema Jogi Löw passt, durchaus mal eine Einladung verdient hätte. Weil das ist nicht irgendwie nur diese Saison, er hat auch letzte Saison toll gespielt, ist vom Spieltyp her, von der Technik her, wirklich ein super Pendant, jetzt mal zu Timo Werner, der jetzt schon eine längere Zeit auf hohem Niveau spielt. Also beide werden nicht mitfahren, ja, also eine nationale Elf mit dem Kader Wagner und Gomez wird es wohl nicht geben, aber das werden am Ende halt Spielanteile und eventuell Tore entscheiden. Ja, werden wir dann sehen, würde ich sagen. Aber die Bewerbung für Marc Uth gebe ich an Jogi weiter, wenn wir dann morgen mal wieder Kaffee trinken gehen oder so. kommen wir mal zum Sonntag. Da spielen wir ja gegen Hoffenheim. Und ist ja das späte Auswärtsspiel für euch ja in dem Sinne. Der VfL hat jetzt viermal hintereinander unentschieden gespielt unter einem neuen Trainer. Wie beurteilst du denn das Leistungsvermögen von Wolfsburg im Moment und was erwartest du für ein Spiel? Also, es fallen immer Tore, wenn wir beide aufeinandertreffen. Das stimmt. Nicht ausgelegt auf irgendwie 0-0. Ich tue mir doch ein bisschen schwer, weil ich den ganzen Kader von Wolfsburg, aber das geht ja vielleicht dir als Fan ähnlich, noch nicht ganz so überblicken kann und die einzelnen Spieler noch nicht richtig einschätzen kann. Es ist so eine Wunderbox. Ja, wir sind schon nach Wolfsburg gefahren und ich dachte, okay, heute nehmen wir die auch mal irgendwie in deren Stadion auseinander. Und dann haben wir eigentlich nur fungiert als Wiederbelebungsorgan für euch. Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war das so, wo ihr völlig am Ende wart. Ja, dann gab's. Und dann kommen wir und beatmen euch, richtig? Ja. Haben wir gerne angenommen. Ja, war gern geschehen. Dann kommt ihr zu uns und wir kicken euch irgendwie furchtbar aus dem Stadion. Das gab's auch schon. Es ist unheimlich schwierig zu sehen. Also ich kann euch diese Saison auch noch nicht einschätzen, ja, wo ihr denn wirklich so steht. Wahrscheinlich stärker als letztes Jahr. Viel schlechter und, geht auch nicht, sage ich an dieser Stelle. Ja. Also, das, ich weiß nicht, ein Tab trifft jetzt ab und zu auch mal. Ja, ihr habt Leute dabei wie Yunus Malli, die durchaus kicken können. Das sind alles so, lasst sie gegen uns mal irgendwie ein Top-Spiel haben, dann fangen wir da wieder mal ein paar. Aber müsste ich heute irgendwas unterschreiben, würde ich irgendwie 2-2 bei euch echt nehmen und dann sagen, okay, lass mal gut sein. Ist das überhaupt euer Spielstil, wenn du auswärts anfängst, gerade wenn du auch nicht so erfolgreich warst wie Hoffenheim in dieser Saison, dass du da tatsächlich erstmal abwarten spielst oder ist das eigentlich eher ein Mittel, was euch gar nicht liegt? Ja, können wir ja gar nicht. Ne? Ja, habe ich mir gedacht. Das Schlimmste, was du uns irgendwie antun kannst, das hat Augsburg in der ersten Halbzeit super gemacht, wenn du uns irgendwie da 5 Leute an unseren eigenen 16er stellst und wir überhaupt nicht wissen, was dann passieren soll. Dann haben wir echt massive Schwierigkeiten und wir können jetzt, glaube ich, nicht in Wolfsburg auflaufen und sagen, okay, wir warten mal ab, lassen die mal kommen und nutzen den einen oder anderen Konter. Das ist nicht so unser Ding. Andererseits, glaube ich, auch gerade gegen euch, tun wir auch Gutes daran, euch gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, weil dann klappt es dann doch mal irgendwie vorne mit dem einen oder anderen Tor. Und von daher werden wir auch von Beginn an angreifen und versuchen, möglichst früh in Führung zu gehen. Wobei das wiederum die letzten Spiele gezeigt hat, nicht unbedingt zum Ziel führt für uns, wenn wir früh in Führung gehen, weil die Spiele verkacken wir am Ende eigentlich immer wieder, wie ich festgestellt habe. Es wird eine Überraschung werden. Ja, und zumal wir morgen zu ganz, ganz später Stunde auch nochmal irgendwie kicken müssen. Und wenn etwas gestimmt hat beim VfL in der Saison, ist es eigentlich die Moral, besonders nach dem Trainerwechsel, nachdem man ja auch meistens zurückgelegen hat, wie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Leverkusen, zweimal wieder zurückgekommen. Also da ist eine 1-0 oder ein Ein-Tor-Rückstand nicht entscheidend momentan. Mhm. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass wir mit 5 Mann am gegnerischen 16er stehen. Das hat bisher noch nicht so funktioniert. Aber wir sind stark von Augsburg, also muss man sagen. Hat mir imponiert. Ja, das glaube ich gerne. Augsburg ist für mich auch eine der Überraschungen dieser Saison bisher. Ja. Naja. Dann sag doch nochmal, jetzt bezogen auf unser Spiel, auf unser Stell-Dich-Ein, einen Tipp. Also, wie gesagt, wenn wir uns auf ein 2-2 einigen können, es wird unheimlich schwer für uns dort zu gewinnen. Kann ich mir jetzt in der Phase der Saison nicht vorstellen und habt ihr wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Nee, 5. Unentschieden in Folge, das ja, muss nicht also, sein. Ihr müsst da unten ja auch euch ein bisschen Luft verschaffen, wobei ich glaube, Köln spielt gegen Bremen, oder? Das, also, da ja, die spielen gegeneinander, ja, ich glaube. Das, ja. Ihr kommt mit einem Sieg halt irgendwie schlagartig ein paar Plätze nach oben. Niederlage wäre fatal, dann hängt ihr nämlich mit unten drin. Und ich glaube, wenn wir uns einfach mit einem Unentschieden, einem 2-2 trennen, ist beiden erstmal gedient. Ja, wird uns nicht reichen in Unentschieden, deswegen hoffe ich mal darauf, dass wir unter Schmidt den ersten Dreier einfahren. Das war Marco Ripanti. Er ist vom Hoffenheim-Blog und hat uns ein bisschen Einblick gegeben in das Seelenleben von 1899. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir und viel Spaß am Wochenende. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ich hatte ja aufgerufen, dass mir die VfL-Fans durchaus mal einen Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche zusenden können. Und ja, der Benjamin hat's gemacht und den verlese ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne. Also, wenn ihr möchtet, über ja, Facebook, Wolfsblog, wie auch immer, da hat es wahrscheinlich dann jeder schon gelesen. Also, wenn ihr das geheim machen wollt, schickt mir eine PN etc. oder auch über die Wölfe-Radio-Hotline. Aber jetzt erstmal den Witz von Benjamin. Was ist 100 Meter lang, hat 3 Zähne und riecht nach Pipi? Die Eintracht Braunschweig-Fans vom Kassenhäuschen. Fan-Infos. Die VfL Wolfsburg-Fanbetreuung hat neue Räumlichkeiten. Habt ihr vielleicht dieses nette Video gesehen? Der Balli führt dadurch das Service Center bis hin dann zur Fanbetreuung. Sieht sehr schick aus oder ist sehr nett geworden, wie ich finde. Da den netten Damen, die da euch dann auch im Empfang nehmen, wenn ihr da mal vorbeikommt. Und ja gut, gebt den Jungs ordentlich was zu arbeiten, geht da mal vorbei und dann beschäftigt ihr die ein bisschen. Das sollte man sich mal anschauen. Das ist, wie gesagt, nach dem Umbau ist ganz schön geworden. Wer sich da einen Eindruck verschaffen will, ich glaube, die Leute von der Fanbetreuung, die empfangen euch da gerne. Und dann gab es eine sehr schöne Charity-Auktion, ein Charity-Run von notleidende Kinder anlässlich von 50 Jahren Kinderhilfswerk Terre des Hommes. Da haben 15 Sportler mitgemacht, die in 3 Tagen und 2 Nächten rund 500 Kilometer gelaufen sind. Da kamen 80.000 Euro zusammen und wurden auch natürlich unterstützt vom VfL Wolfsburg. Also insgesamt eine sehr, sehr schöne Sache. Und wer sich da auch mehr für interessiert, gibt es dann auch Infos und ein nettes Gruppenbild mit einer Checkübergabe etc., beim VfL Wolfsburg auf der Homepage. Wer mit den Wölfen ins Wintertrainingslager reisen will, der weiß jetzt auch derjenige, wo es hingeht, nämlich nach Marbella. Und zwar vom 2. Januar bis zum 7. Januar. Hintergrund ist, dass das ist so früh quasi, kann man fast schon Silvester da feiern eigentlich. Ja, denn die zweite Saisonhälfte startet wegen der WM in Russland schon am 12. Januar. Das geht also relativ früh weiter. Fühlt man sich wieder geschmeidig den Hintern ab in der Nordkurve, aber so ist es halt. Aber wer Lust hat, vorher noch ein paar Tage Sonne zu tanken und dabei den Wölfen beim Training zuzuschauen, der kann das natürlich auch gerne tun. Und dann noch sozusagen in eigener Sache. Es gab eine nette Sondervorstellung in dieser Woche in Köln für den Film 20, Der Stress lohnt sich. Das ist sozusagen ein Auswärtsspiel gewesen, wo wir uns überlegt haben, lass uns doch den Film auch mal ein bisschen weiter weg von Wolfsburg zeigen. Das war eine sehr schöne, sehr gemütliche Veranstaltung, waren aufgrund der Uhrzeit Pressevertreter, Agenturvertreter da hauptsächlich. Insgesamt waren wir so 40, 50 Leute. Hinterher wurde dann noch nett über den Film geplaudert, wurden Fragen gestellt. Protagonisten waren auch mit da, Regisseur war da, ich war da, war alles insgesamt eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, hat Spaß gemacht und wir werden das auch in schöner Regelmäßigkeit jetzt wiederholen und zwar 20 auf Auswärtsspiele zu schicken, natürlich logischerweise auch hauptsächlich in Region Niedersachsen, aber da lasst euch mal überraschen, wir werden das auch entsprechend auf den Seiten, auf Facebook-Seite von 20 der Film etc. über die entsprechenden Kanäle dann auch bekannt geben. In der kommenden Woche muss ich das dann mal schauen. Mit einer Ausgabe des Wölferadios ist ja Pokalwoche, wie ich das alles terminlich hinbekomme. Und ja, ansonsten hören wir uns, wenn wir uns hören, wie es so schön heißt. Und ich bedanke mich bei Norman für die technische und bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt die Punkte holen. Ersten Dreier unter Martin Schmidt und dann Hannover aus dem Pokal kegeln. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Das Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.